Am 9. April wurde in der chinesischen Hauptstadt Peking die Bücher-, Foto- und Kunstausstellung der DVRK zum Tag der Sonne eröffnet. An der Stirnseite der Ausstellungshalle hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. In der Ausstellungshalle sind die Fotos über das heilige Leben und die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten vom Staatsführer Kim Jong-un zu sehen. Auch ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher, Fotos und Briefmarken über die stolze Realität von Südkorea, das tagtäglich große Springen macht und die 5000 Jahre alte Geschichte und die glänzende Kultur Koreas sowie die Kunstwerke, die die schöpferischen Talente des koreanischen Volkes zeigen, sind ausgestellt. An der Eröffnungsfeier nahmen der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in China und die Mitglieder der DVRK-Botschaft, die Mitarbeiter verschiedener Einheiten und die koreanischen Studenten in China, die China-Koreaner, die Persönlichkeiten der kulturellen Kreise und die Bürger von China teil. Die Teilnehmer legten zuerst an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor. Auf der Eröffnungsfeier gab es Reden. Danach besichtigten sie die Ausstellung. In der Ausstellung wurde der koreanische Dokumentarfilm »Das gedeihende Pyongyang« vorgeführt.